Hallo und herzlich willkommen bei der 5. Ausgabe von Filmflimmern. Heute mit Fabi, Niklas und mit mir Robin. Ja, es ist wieder soweit. Eine Ausgabe Filmflimmern steht an. Nummer 5. Heute mal ohne Nico. Ja, genau. Und die Themen sind heute auch ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen bunt gemischt. Dafür nicht ganz so viele, aber... Ja. Wir wollen versuchen, die Regelmäßigkeit reinzubringen und nicht... Deswegen sind sie nicht so ganz quantitativ heute, sondern eher qualitativ. Hoffen wir mal. War was in letzter Zeit? Oscars? Oscars war letztens. Letztens war Oscars. Ja. Was lässt sich denn so aus den Oscars raus extrahieren? Ist ja allgemein immer so. Oscars, man weiß ja eigentlich. Also klar gibt es immer Überraschungen, aber Oscars sind die Oscars. Also. Die Nominierten sind auch meist dann auch die Gewinner. Und nee. Naja, also, hat sich bewahrheitet. Ja, also wenn man nicht nominiert ist, kann man auch kein Gewinner sein. Also enttäuschenderweise ist Avatar nicht so erfolgreich geworden wie Catherine Bigelows Hurt Locker, was manche freuen wird, was manche wie mich ein bisschen traurig stimmt. Christopher Waltz, hatten wir ja schon gesagt, war ja unser Favorit oder zumindest Nikos Favorit für den besten Nebendarsteller. Und tata, er ist es auch geworden. Es ist auch wirklich geworden. War aber auch irgendwie klar, oder? Also, ich meine, er hat überall abgeräumt. Er war großartig in der Rolle und ganz ich habe auch nichts anderes erwartet gehabt. Also wirklich. Siegerrede war auch ganz okay. Ja. War sehr gut auswendig gelernt, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir noch? Beste Filmmusik ist kommt von oben. Die fand ich auch extrem gut, die Musik von oben. Ich meine, ganz am Anfang schon da, wo dieses alte Ehepaar, man die letzten Tage von diesem alten Ehepaar sieht. Ja, das war super traurig. So super traurig, so emotional und dennoch mit dieser leichten Musikunterlegung und allgemein die ganze Musik. Aber an der Stelle habe ich schon gedacht, boah, was für ein Soundtrack. Also nochmal den Namen hier, entweder englisch ausgesprochen Michael Giacchino oder wir haben hier Michael Giacchino, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich Italiener. Zumindest oder irgendwas, irgendjemand anderes. Hört sich italienisch an, das Ganze. Was wir haben, ist ein Haufen Avatar, ein Haufen Hurt Locker. Wir haben aber auch das beste Make-up von Star Trek. Unglaublich. Man hätte meinen können, irgendwie auch das Avatar, bestes Make-up, aber da ist ja dann wirklich alles computeranimiert, habe ich gehört. Ich wusste auch gar nicht, dass wir bestes Make-up haben in den ganzen Kategorien. Ja. Gut, aber für was gab es denn genau bestes Make-up? Ich meine, also ich weiß, für den Film Star Trek, aber was war denn da jetzt so außergewöhnlich? Außergewöhnlich. Wir haben Spocks Ohren. Ja, da muss man mal. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Warum gibt es denn bestes Make-up für Star Trek? Allgemein zum Beispiel, wenn man jetzt sich die Originalserien mal anguckt, wenn man sich so die Figuren anguckt, wir haben, wie gesagt, Klingonen, Ferengi. Ja, wenn man zum Beispiel Klingonen anguckt, und so ein Klingone ist ja von seinen Gesichtszügen her nicht sehr menschlich, der ist ja auch sehr groß, hat große. Markante Züge, das muss ja auch alles aufgeklebt, aufgebatscht werden. Okay, mal so ein paar kleine Vulkanieröhrchen raufkleben, deswegen ist wahrscheinlich das beste Make-up jetzt hier nicht genannt worden. Aber. Also, ich hatte ja so die Vermutung, man könnte es auch fast sagen, bester Cast, aber so, dass die Darsteller aus diesem Film ja schon doch sehr ähnlich aussahen, wie die aus der Serie, aber im Jungen halt. Das fand ich schon sehr gut umgesetzt. Besonders auch Spock mit seinen Ohren und auch seiner Frisur und allgemein hat er auch diese Gesichtszüge, die auch der Original Spock aus der Serie hatte. Man konnte den Original Spock ja auch gleich vergleichen mit dem Film und so. Ich bin sowieso mal gespannt, wie der ganze Film weitergeht, Star Trek. Die haben ja jetzt quasi, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, quasi haben sie jetzt ja ein alternatives Universum aufgerissen. Beim Originalen ist es ja so, dass, ich glaube, ich spoiler zu viel, wenn ich jetzt erzähle, was hier reinkam. Ich darf, glaube ich, das Ende nicht erzählen, aber mit dem Ende und was darin passiert in den ganzen Film, haben sie eine alternative Welt aufgerissen, die so, wie man sie normalerweise kennt von den alten Serien, halt nicht existiert, weil da ein paar Begebenheiten so nicht passiert sind. Und damit haben sie aber auch sehr viele Chancen, was Neues reinzubringen, was mich freut. Ja, bester Animationsfilm oben. Was war das mit hier Sandra Bullock? Habt ihr das irgendwie mitbekommen? Ach so, der hat... Die war irgendwie doch einen Tag vorher für den schlechtesten Preis. Erstens hat sie die goldene Himbeere bekommen. Das ist der schlechteste Filmpreis. Das ist der schlechteste. Okay. Und zweitens hat sie, ich suche sie gerade in meinen Reihen, die ich sie habe. Für die The Blind Side, die große Chance, hat sie den Preis für die beste Hauptdarstellerin bekommen. Aber das war ja auch bekannt. Was ich fand, das halt, die ist ja dann irgendwie bei der Himbeere, so wie ich das mitbekommen habe, in welchem Film war die da? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich weiß es auch nicht genau. Das war aber auch der Witz des Abends, dass sie... Ja, dann ist sie da hoch auf der Bühne mit so einem Bollerwagen voller DVDs. Und hat erstmal jeden. Na, wunderbar. Also, dann noch die Ironie dann haben und dann noch dann nach auf die Oscars noch. Also. Naja, also wie gesagt, Oscars. Wollen wir damit auch abhaken. Können wir auch abhaken, oder? Ja, ich meine, die meisten haben ja schon alles gehört. Wir sind ja viel zu spät dran, aber ja noch so ein paar Sachen, so ein paar lustige Sachen, ein paar abnormale Sachen so extra hier, die man der Welt da draußen doch schon mal mitteilen könnte. Ja. Gut. Ich habe gehört, Robin, du warst im Kino. Ja, ich war auch mal im Kino, da bin ich ja sonst so selten, weil ich auch überhaupt gar nicht im Kino arbeiten muss, aber... Tatsache, es kommt sogar vor, dass ich mir sogar mal einen Film angucke und da auch Geld für bezahle. Und der letzte Film, den ich mir da angeguckt habe, war dann, weil ich mir gedacht habe, du schaust dir mal einen Film an, von dem du eigentlich noch gar nichts erwartest und von dem du eigentlich noch fast nichts gehört hast, obwohl wir haben ja schon ein bisschen darüber uns unterhalten hier bei Filmflimmern, habe ich mich also entschieden, zusammen mit meiner Freundin mir The Ghost Rider anzuschauen. Und, wie war's? Also ich muss sagen, der Film war extrem gut. Also ich habe, wie gesagt, keine... Ja, das war jetzt das Kommentar. Nein, aber wie gesagt, keine Erwartungen und... Ja, das ist also ganz gut, also weil ich hatte mich also nicht detailliert mit The Ghost Rider beschäftigt und war also ganz frisch da in diesem Film, ganz ohne Vorwissen und habe mich einfach berieseln lassen. Ich hatte erstmal noch so eine Überlegung, dass ich einen Trailer gesehen hatte, einen anderen noch, aber ich war mir nicht sicher, ob das The Ghost Rider war. Also bei The Ghost Rider habe ich versucht, so wenig wie möglich aufzufassen und aufzuschnappen. Und das ist ja schwer, darüber zu erzählen, ohne zu verraten, wie das Ende ausgeht oder beziehungsweise wie so die Geschichte oder der Verlauf ist. Im Grunde, ja, es geht darum, dass der Hauptdarsteller, gespielt von Ian McGregor, eine Biografie schreiben soll über einen anderen Darsteller in diesem Film, der dann eine andere Persönlichkeit da spielt, natürlich. Naja, und dann, das ist einfach nicht so einfach so. Und praktisch, dieser Film ist deswegen so gut, weil er eigentlich die ganze Zeit ganz ruhig ist. Es passiert fast nichts. Und diese typischen Klischees, wie man erwartet, wenn irgendwie was passiert, oder man erwartet jetzt, okay, da wird jetzt jemand verfolgt, oder es passiert eine Verfolgungsjagd, dann wird das normalerweise im Film durch die Musik angekündigt oder schon durch die Atmosphäre. Und das ist bei diesem Film eigentlich gar nicht der Fall. Es wird immer nur angedeutet, man denkt, es könnte jetzt kommen, dann bleibt es wieder ruhig. Und man steht immer in diesem Erwartungsdruck, okay, wie machen die es denn dann? Wird es jetzt noch actionreich? Es gibt ganz vereinzelt ein paar Action-Szenen, aber die darf man auch nicht vergleichen mit irgendwie was von Transporter, Verfolgungsjagd oder in die Richtung, sondern es ist sehr minimalistisch gehalten. Und das spricht wirklich sehr für diesen Film. Also es ist extrem cool, sich den anzugucken, wenn man nicht erwartet, riesengroße Action-Szenen zu sehen, sondern sich einfach so leicht tragen lassen von dieser Story und einfach mal sagen, okay, was kommt als nächstes? Weil so ein klarer roter Faden gibt es zwar, weil es geht halt um diese Biografie, die er schreiben soll. Die Frage ist am Ende, das sagen wir jetzt ja, nicht. Ja, nee, das ist nicht so schlimm. Oder? Also die Frage ist halt, am Ende schafft er es, diese Biografie zu schreiben und so, was findet er dabei heraus, während er seine Recherche macht? Ne? Okay. Man merkt schon, wie empfindlich wir sind. Aber das die Ende am Frage ist... Genau, und der Weg dahin, der ist sehr, sehr... Einfach keine Ahnung. Bei vielen Filmen denkt man so, okay, man weiß schon, so könnte es enden. Und bei diesem Film ist es so, es ist einfach ganz angenehm, ihn zu gucken. Also so ist meine persönliche Meinung zu diesem Film. Und ich fand ihn sehr gut und ich würde ihn jedem empfehlen, ihn sich mal anzugucken. Hört sich interessant an. Wer nicht dafür, also es gibt natürlich auch die Zielgruppe, die auf jeden Fall Actionfilme brauchen. Und Action oder das besondere Bild und das ist. Ist das Genre denn Action oder? Nein. Aber ich meine, weil es gibt Filme, die sind ähnlich, die ich kenne. Ich kann ja jetzt nicht mit Filmen vergleichen, weil dann wüsste man, wie es eventuell ausgehen könnte. Aber die sind vollgepumpt mit mehr so Szenen, wo man denkt, okay, jetzt steigt der Adrenalinspiegel in einem an und jetzt sieht man gleich die große Explosion oder genau, so ist es nicht, aber trotzdem sehr gut gemacht, dieser Film. Würde ich jedem empfehlen, der nicht auf bombastisches Kino der das bombastische Bild und das bombastische Kinoerlebnis braucht. Das ist eher so ein bisschen für den Kopf was. Siehst du. Very impressive. Viele Worte. Ja. Ja, also ich war sehr begeistert, wie man merkt. Hört sich sehr interessant an. Immer dieses Imposante von Robin, das hat mir in letzter Folge echt gefehlt. Stimmt. Ja, da war das alles so ein bisschen träge. Finde ich interessant. Hört locker. Ja. Also ich fand ihn... Hört locker, was erzähle ich da? Ghost weiter. Ja, was haben wir als nächstes? Das war es eigentlich jetzt auch schon in etwa, was im Kino läuft. Nee, da läuft ja noch mehr. Ja, klar, aber wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. Nächster Film, der mir jetzt so ein bisschen ins Auge fällt, wo du hättest sagen können, du hättest jetzt so einen tollen Übergang machen können, du hättest sagen können, okay, zurück in die Zukunft. Hä? Das ist ein Film. Ja, klar, aber... Ja, gut, weil wir jetzt, weil wir schneiden wir nicht. Wir schneiden das nicht, wir lassen das so drin, okay. Wir hätten das jetzt coole Überleitung verwenden können. Ja. Also, wenn wir schon... Okay, dann machen wir jetzt zurück in die Zukunft 2, bitte. Also, um die Zukunft zu gucken und sowas, darum geht's ja hier auch. Und der Film, den ich mir als nächstes mal ein bisschen Auge drauf geworfen habe, weil es auch ein bisschen nicht mich betrifft, aber ich kenne das ganze, den ganzen Kram, worum es geht, ist Prince of Persia, Sands of Time. Und der Film kommt an sich am 20. Mai raus. Habe ich mich vertan? Nein, am 20. Mai kommt dieser Film raus. Gedreht ist er von Mike Newell. Der hat unter anderem auch, das ist Regisseur, der hat unter anderem auch Harry Potter und der Feuerkelch gedreht, was für sich ja eigentlich auch schon mal ganz in Ordnung ist. Donnie Darko spielt mit, oder? Donnie Darko spielt mit. Ja. Es ist Adrian Brody, den man auch von King Kong kennt. Ich kenne ihn von Donnie Darko. Ein sehr guter Film, angucken. Und ich finde, er sieht wirklich aus wie der Prinz. Also wenn man sich den Trailer dazu anguckt, zu diesem Film und so, er sieht auch wirklich aus wie der Prinz. Und das Einzige, was mir bei der ganzen Sache Kopfschmerzen bereitet, ist, es ist eine Spieleverfilmung. Ja, also. Das ist immer kritisch, ne? Normalerweise denkt man, Spieleverfilmung, das wird ja nichts. Kann man sich angucken, wenn man das Spiel gespielt hat, um zu gucken, wie schlecht haben sie es umgesetzt. Aber man geht da rein, okay, wie schlecht wird es wohl sein? Ja. Und das ist ein Spiel, wovon ich, also das ist schon ein bisschen älter, das Spiel, aber da, wo ich von ich dachte, so, Mann, ist das ein geiles Spiel, weil es ist, also das Spiel an sich ist so, das Hauptelement ist natürlich Kämpfen und actionreiche Stunts. Und das sieht halt im Film auch so aus. Und worum sich halt bei Sands of Time so rumdreht, ist halt, dass der Prinz in diesen Dolch in Besitz kommt und damit kann er an der Zeit ein bisschen herumdrehen. Was man im Trailer auch noch nicht so extrem gesehen hat, aber da fließen anscheinend auch noch ein paar Elemente ein, die von den anderen Spielen kommen. Erläutere ich jetzt nicht weiter, aber auf jeden Fall ist so die Sache, wie bekommen sie die Geschichte des Spiels in den Film rein? Und zwar so, dass man als Spieler irgendwie denkt, so ja, genau so. Oder wird das jetzt ein Spiel der Nacherzählung oder was wird das Ganze? Und ich habe da irgendwie Kopfschmerzen. Ich habe das Spiel nie gespielt und ich muss sagen, der Trailer kam mir sehr komisch vor. Also Trailer sieht so aus, als hätte man das Spiel, also es sieht wirklich aus wie das Spiel. Das Gute. Was ich beim Trailer gut fand, ist, es gibt auch oft diese Genre vom Film, wo praktisch, das ist ja so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so mittelalterlich, aber natürlich, oder noch früher halt. Und dann wird es aber so umgesetzt, dass es ein bisschen nicht so ganz authentisch aussieht, so wirkt, also so ein bisschen Plastikwelt. Das sah so richtig schmutzig aus, das Bild, und es sah sehr realistisch aus. Das hat mir in dem Trailer sehr gut gefallen. Also ich finde. Und die Effekte waren auch gut, die ich gesehen habe. Die waren nicht so Effekte. Also wenn man so zum Beispiel Resident Evil, ne, wenn man sich da den ersten Teil anguckt oder so, von der Reihe, das ist so plastikmäßig, so okay, das ist jetzt mal eben so dahingezimmert, dieser Film. Ist aber auch schon älter. Und bei diesem Trailer hat man das Gefühl, okay, das ist so ein stabiler, eigenständiger Film. Ja. Ich finde den Look von dem Ganzen auch ziemlich cool. Ja, die Typografie ist die Hölle. Also die Schrift von dann die Abblendung, Prince of Persia kommt da rein und dann kommt danach dieses von, ne, und es sieht zum Brechen aus. Deshalb fand ich den Trailer schon nicht toll. Ja, bei Avatar. Wegen der Typografie. Bei Avatar. Ja, weil das hat mir echt, es war schon echt so ein negativer Anstoß, da nicht reinzugehen. Aber bei Avatar haben zum Beispiel auch viele gedacht, hey, was benutzt ihr für Schrift? Sieht aus wie Papyrus. Bei Avatar war das ja so, das Avatar war ja, glaube ich, immer blau und beim Abspannen ist beim Avatar dann die Schrift grün. Avatar. Naja, auf jeden Fall. Man müsste, ich werde da mal alleine schon wegen dem Regisseur, alleine schon wegen dem Hauptdarsteller, werde ich mir mal ein Auge drauf werfen und. Nur eins? Ja, ich weiß nicht. Entweder möchte ich jetzt genau wissen, was sie damit gemacht haben, und ich möchte es lieber gar nicht wissen, was sie damit gemacht haben, und der verschwindet ganz schnell wieder. Das ist entweder ein Uwe Boll-Film oder ein guter Film. Uwe Boll. Ja, ist ja wirklich doch so. Also ich weiß auch nicht genau. Was haben alle gegen Uwe Boll? Uwe Boll macht keine guten Spielumsätze. Film, also, oh, ich komme schon ganz durcheinander. Ja, hat jemand Far Cry von euch gesehen, den Film? Nee. Mit Til Schweiger? Gut. Nein. Ich glaube, ich muss... Wo Til Schweiger mal mitspielt. War unglaublich. Ja. Aber Til Schweiger sah auch wieder Hauptdarsteller. Das ist so ein Ding mit den Spielumsetzern. Ja. Tomb Raider, fandet ihr den gut? Wir können. Komplett aus meinem Gedächtnis gebannt gewesen. Ich habe gerade so total die tolle Idee für eine zukünftige Filmflimmern-Ausgabe. Und zwar, wir könnten uns unterhalten über Spieleumsetzungen, Verfilmungen und dann zu sagen, welche sind gut und welche sind schlecht. Ja, das würde mich dann, ich hätte mal voll Bock, so einen Abend mir nur solche Filme anzugucken und dazu das Spiel mal anzuspielen und dann zu sagen, so hinterher, das ist gut, das ist schlecht. Frogger der Film. Frogger, der gibt's den? Nein. Oh, ich dachte nicht. Halten wir es im Hintergrund. Alles klar. Prince of Persia, legen wir beiseite. Ja. Okay. Dann ist ja abzusehen, dass irgendwann dieses Jahr nochmal wieder ein Pixar-Film rausgeflogen kommt. Yay. In die große, weite Welt. Besonders schön für Fabi. Mhm. Und auf jeden Fall, was klar ist, Pixar... Welcher wird es sein? Ich weiß es nicht. Was? Weißt du? Der nächste Pixar-Film? Der nächste Pixar? Toy Story. Toy Story 3. Ach, ich bin doof. Bist du blöd? Nein, aber Toy Story ist für mich schon wieder hinten. Auf jeden Fall vor Toy Story. Ich glaube, dass das ganz cool ist, weil dass die bei Toy Story auch versuchen, so wenig wie möglich neue, gute Models zu verwenden. Also der Look wird so ähnlich sein wie auch aus den anderen beiden Filmen. Aber obwohl die Technik so viel guter geworden ist, ist zum Beispiel der guter? Besser. Habe ich guter gesagt? Besser geworden ist zum Beispiel, sind die Models dieselben geblieben. Ja, klar. Gut. Ich meine, was willst du machen? Naja, aber der Dino ist so toll. Man sieht aber auch diese, wenn man auf sich die Plakate das mal anguckt, sieht man so auch so leichte, ich weiß nicht, so Kanten. Es gibt immer diese Möglichkeit bei so 3D-Objekten, dass man 3D-Objekte zwar hat und mit einer geringen Anzahl von Polygonen und dann wird das aber durch die Software beim Rendering nachher so gemacht, dass es aussieht, wenn es aus einer Milliarde Polygone besteht, so perfekte Rundung. Aber wenn man sich das mal anguckt, diese Plakate, dann ist das, sieht man, dass das zum Beispiel Woody heißt, der, Cowboy. Der Cowboy. Dass da auch diese im Gesicht und an deinem Arm diese Polygonkanten sind. Obwohl man das hätte ja locker weg, aber das haben die einfach so gelassen. Das könnte aber auch ein stilistisches Element sein. Ja, die wollten das natürlich so aussehen lassen. Ja, aber zwischendurch Effekte vielleicht, die so aussehen, als wenn es neu wäre. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch meine Dokumentation über Shrek gesehen, weil Shrek 1, 2, 3, 4 ist das jetzt auch bald. Ist doch auch 4 bald Shrek. Ja, das ist der letzte. Ja, genau, letzte Shrek. Irgendwie steht denn so? Auf jeden Fall. Ich habe noch nie einen Shrek-Film gesehen. Weiter. Da steht irgendwie auch so, der Titel ist, glaube ich, auch so, dass es der letzte sein soll. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich da meine Dokumentation drüber gesehen. Und Shrek sieht ja auch immer gleich aus und die ganzen Leute. Aber was du halt siehst an den Effekten, die dabei reinkommen. Wenn zum Beispiel im ersten Shrek hattest du nicht so große Wetterumschwünge und so. Und dann gibt es beim zweiten oder dritten Shrek sind dann große Wettereffekte drin, die im ersten Teil aber nicht so gemacht hätten. Also beim ersten Shrek war so ganz aufwendig der Rasen, weil der Rasen hat sich so leicht bewegt, wenn man mal drauf den Film achtet, das war da dieses Key-Feature an diesem Film, dass sie diesen Rasen da so extrem gut animiert haben. Und das sind, glaube ich, aber jetzt immer nur noch, zumindest bei solchen Sachen wie bei Toy Story, sind es nur noch so Sachen, so Spezialeffekte, die einem gar nicht so auffallen vielleicht, aber die einem vorher vielleicht... Natürlich bei Toy Story 2 oder so, der Film ist ja auch schon älter, so jetzt nicht passiert hätte passieren können. Und wenn man jetzt mal, klar, wenn man Wall-E anguckt, die Technik ist um einiges weiter, als man bei Toy Story jetzt annimmt. Aber Toy Story ist Toy Story. Und diese neuen Technikeinführungen, die machen die ja immer mit so Kurzfilmen, ne? Da testen sie immer ihre neuen Techniken ein. Nämlich, also es gibt jetzt neun, Day and Night. Also das wird der neue sein. Der neue wird Day and Night heißen und ich glaube, man sollte nicht weiter drauf eingehen, weil. Ja, es ist noch ziemlich vage alles. Aber so das Bild, was man sehen kann. Genau, es geht einfach um Day und es geht um Night und die haben Gegensätze. Und ich glaube, mehr sollte man darüber nicht sagen, weil ich glaube, ein Kurzfilm ist echt kurz bei Pixar. Ja, aber da können wir schon in einer Sekunde praktisch mit einem Satz könnten wir da schon alles verraten. Ja. Aber ich muss sagen, die sind allgemein immer sehr gut, die Kurzfilme. Also ich habe mich bis jetzt bei jedem Pixar Kurzfilm, herrlich amüsiert. Das stimmt. Am allerbesten fand ich den, der vor Ratatouille kam, der mit dem Hasen und dem Zauberer. Der war gut. Der war so lustig und ich habe mich weggeschmissen, weil das zentrale Element ist ja der Hut, worüber man durchgreifen kann. Genau. Und die Hand kommt auf der anderen Seite raus. Und du kannst alles durch diesen Hut durchschmeißen und es kommt alles was auf der anderen Seite was raus. Und der Zauberer will natürlich seinen Hasen aus dem Hut ziehen. Und der Hase will das nicht. Was ich extrem blöde fand bei diesem Kurzfilm ist dieser mit diesen Aliens. Den fand ich irgendwie gar nicht lustig. Den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Wovor kam der? Achso, der kam vor... Oh Gott. Wall-E? Nee, nicht wo... Macht irgendwie Sinn, oder? Aliens, nee, Wall-E? Nee, das war auf das mit dem Aliens, mit dem Auszubildenden, der den Menschen entführen soll. Genau. Wovor kam der? Der kam, glaube ich, vor Wall-E. Kann sein. Aber ich glaube, es gab auch so, ich habe jetzt gelesen, dass es auch so einen kleinen Kurzfilm gab über diesen, kennt ihr bei Wall-E, diesen einen Putzroboter, der die ganze Zeit diesen, Mo. Genau, und über den gibt es auch einen Kurzfilm. Ja. Aber den habe ich noch nie gesehen. Der ist, glaube ich, ich habe die DVD von Wall-E, der ist, glaube ich, auf der DVD drauf von Wall-E. Ich glaub, kannst du auch bei iTunes alle kaufen oder so. Ja, das auf jeden Fall auch. Bei iTunes und, kann man auch viele Kurzfilme kaufen. Hier vor oben, der mit den Wolken, der war auch sowas von so einem Schrei. Teilweise wolkig. Ja, heißt er teilweise wolkig. Teilweise wolkig heißt er. Echt so super, ey. Ohne Fleischbällchen. Abgewandt. Ohne Flyer, genau. Ja, ohne Fleischbällchen. Da hat man auch sehr gut gesehen, auf deinem HD-Fernseher zum Beispiel, dass diese Wolke, ja, der Fernseher, die Wolke war flauschig und fluffig. Und sah richtig gut aus. Also, wie gesagt, wieder zurück auf die Technik. Die Technik ist einfach... Ja. Sieh mal, was möglich ist. Und da kann man auch sehen, dass man in so einem kleinen Kurzfilm, den man vor dem Film zeigt, erstens viel Technikkram reinsetzt und zweitens auch einfach mit wenig Zeit viel Story reinbringt. Zum Beispiel was das mit den Birds. Ja, das ist der Klassiker. Vor Monster AG ist das doch, ne? Ja, genau. Doch, vor Monster AG ist das mit den Birds. Also ich glaube, da kann man sich lange drüber immer unterhalten. Also und irgendwie, also dieses Mobbing und Außenseite und dann halt echt super, also viele Klischees und viele Lacher und auch die kleine Lampe, die vorne immer bei Pixar drin ist, das ist ja auch eigentlich mal ein Kurzfilm gewesen. Genau. Na, die kleine Lampe kommt ja reingesprungen, hüpft dann, macht dann mal alles kaputt. Das sind alles so die ersten Anfänge der 3D-Filme. Wisst ihr eigentlich, in welchem Film mit die längsten, erst aufgetauchtesten, wenn das jetzt grammatikalisch oder die Wortwahl richtig war, egal, 3D-Effekte drin vorkamen, in welchem Film? Nein. Ach so. die ersten 3D-Effekte? So richtig, richtig lange, so zwischen 15 und 20 Minuten. War es bei Tron? Richtig, bei Tron, tatsächlich. Oh, was war das für das waren die richtig lang, ne? Ja, also früher war das ja mal so, dass man bei dem ersten Film von Tron war das ja so, dass die auch extra, ich weiß nicht, so eine Firma aufgesucht haben, die damals den schnellsten Supercomputer irgendwie so hatte, so ein PDP-10 oder so. Ja, genau. Und da hat Disney dann sich da eingekauft und dann versucht mit Tim Burton zusammen da diese 3D-Effekte da irgendwie umzusetzen und die waren so schlecht. Ich habe das mal gesehen, habt ihr den Film gesehen? Ich habe schon gesehen. Wir waren doch bei Dings. Wir waren in einem Burger-Restaurant um 4 Uhr Mitternacht oder so. Und was läuft da? Natürlich Tron. Genau, ganz, ganz lustig. Naja, auf jeden Fall, diese 3D-Effekte sind ja so schlecht. Aber in diesem Film tauchten zum ersten Mal längere 3D-Effekte auf. Und ich meine, der Film war 90 Minuten circa und davon... Weißt du, ich habe die DVD auch zu Hause. Bis 15 bis 20 Minuten 3D-Effekte. Aber du meinst die längeren 3D-Effekte. Und ich glaube, die allererste 3D-Computer-Animation ist, glaube ich, mit einem Alien. Kann man das sehen? Da ist nämlich, ich habe das nur mal noch gelesen, ich habe gerade nicht mehr das Bild im Kopf. Auf jeden Fall ist da irgendwie der Landeeinflug von dem Raumschiff. Darauf wiederum auf dem Bildschirm des Raumschiffes, da kann man irgendwie, da ist eine 3D-Animation drin. Das ist, glaube ich, eine der allerersten 3D-Animationen in einem Film drin. Okay. Das habe ich mal gelesen. Aber auf jeden Fall Tron. Tron. Oh, wie können wir denn jetzt ruhig umleiten? Ich glaube, es kommt auch Tron 2. Ja. Also fandet ihr Tron gut? Ja. Ja. Also, guck mal, Informatiker muss ich jetzt praktisch gut finden. Also, wobei es ja sehr unrealistisch ist, was da sogar erzählt wird. Ich finde es eigentlich ziemlich gut. Manche Leute fanden ihn, glaube ich, zu langatmig oder so. Also ich habe ihn mal andere Leute auch gefragt, auch so meine Freundin habe ich den auch mal nochmal geguckt und sie fand den, gut, kann es da entweder sein, es ist ein Mädchen, aber auf jeden Fall, Tron fand manche langatmig auf jeden Fall, aber für mich ein ziemlicher Klassiker und für einen Klassiker sollte es einen zweiten Teil geben. Ja. man muss mal aufpassen, bei Klassiker und zweiter Teil, so ein zweiter Teil kann auch immer nicht an den Klassiker ranragen und totaler Schrott dann werden. Ja, aber bei dem Trailer. Also wenn du dir mal den Trailer von Tron Legacy anguckst. Da gibt es jetzt ja schon zwei Trailer, ne? Dann gibt es erstmal den ersten Trailer. Da ist nur diese Verfolgungsjagd. Ja. Das war von den Speedbikes auf jeden Fall. Ja, ich hab's gerade noch auf. Es sind Lichtrenners. Also Light Racer oder sowas auf jeden Fall. Das habe ich, glaube ich, vor 3 Monaten gesehen, 2 Monaten. Ja, genau. Und jetzt gibt es ja noch einen neuen Trailer mit ein bisschen mehr. Bisschen mehr Real World Aufnahmen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wow. Also was von Real World. Was man auf jeden Fall sieht, Flynn hängt immer noch in seiner digitalen Welt rum. Er ist noch nicht wieder materialisiert. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ende ausging. War am Ende von Tron wieder materialisiert? Ja. Robin hat den gesehen. Ja, oder? Wir wollten, vielleicht erzählen wir es nicht. Spoilern, dann kann ich es ganz gut. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich ja das ist ganz toll. Guckt euch das an. Ich weiß es auch nicht. Wer es angucken will, kann das ja so mal so einen Filmabend. Ne? Der guckt sich dann vorher mit seinen Kumpels Tron an, den ersten, weil viele den vielleicht noch nicht gesehen haben, weil es ist ja nicht so der Film, den vielleicht alle gesehen haben. Und dann geht man abends ins Kino und guckt sich den zweiten an. Oder das Kino. Weil ist es eine Vorgeschichte oder geht's weiter? Es geht weiter. Es geht weiter. Und was man sehen kann, ist auf jeden Fall die ganze Welt innerhalb des Computers ist auf Hochglanz poliert, finde ich. wenn man allgemein den ersten Trailer anguckt, diese Renner, diese Motorräder, nenne ich sie einfach mal jetzt, ziehen ja eben noch eine Lichtspur hinter sich her. Und der Gegner, es wird ja gegeneinander gespielt, gekämpft, die dürfen halt nicht durch diese Grenze durchfahren, weil sonst explodiert ihr Renner und das Spiel ist für sie zu Ende und das ist jetzt alles ein bisschen mehr auf Glas getrimmt. Das ist jetzt eher auf Hochglanz poliert, ein bisschen mehr Neon, ein bisschen mehr Glas. Shiny Eye Candy. Ja, das sieht alles wunderbar aus und auch, allgemein die Charaktere innerhalb des Computers und so. Ich finde das wunderbar, sieht super aus. Ja, und was spricht noch für den Film? Robin? Der Soundtrack? Ach genau, ja. Also man muss dazu sagen, Robin ist ein sehr großer Fan von Daft Punk, genau, okay. Ja. Und Niklas hat mir freudigerweise letztens erzählt, dass der Soundtrack von Tron von wem gemacht wurde jetzt? Von Daft Punk, ja. Habe ich leider nichts von gehört. Also gehört schon, dass es Daft Punk ist, aber nicht gehört, dass die Musik von Daft Punk in diesem Film, die habe ich noch nicht gehört. Ich glaube nicht, das wird klassisches Daft Punk werden, weil ich glaube, das passt zu dieser dunklen Stimmung so, hey, around the world. Ja, aber Daft Punk ist auch so ein bisschen, hat so melancholische Lieder. Also, ja. Das ist also so ein bisschen so. Vielleicht auch. Aber dieser elektronische Sound, ich kann heute nicht mehr reden, der elektronische Sound, so, jetzt haben wir es doch. Wenn der so ein bisschen rüberkommt, das wäre ganz cool. Ja, vielleicht auch Chance für ein neues Daft Punk-Album. Ja, natürlich cool. Ein Soundtrack, richtig cooler, so ein bisschen, das wäre ein richtig anderes Daft Punk auch. Wann war das letzte Album von Daft Punk? 2007, ja, 2007. Live. Das war das Live-Album. Okay. Also ja, okay, und davor war das Homework? Human After All, ne? Auf jeden Fall ist es schon etwas länger her und Daft Punk würde damit sich auch nochmal für mich auch ganz schön nach oben schießen, wenn sie den guten Soundtrack mit reinsetzen. Also für mich sind sie schon oben. Die könnte ich noch nach oben. Im Herzen gefangen. No, ja, es gibt ja auch Filme von Daft Punk, ne? Ja. Ja? Ja, einmal haben die ja, dass eine Musikvideo gibt es von denen, das heißt Interstellar 500. Stimmt, das ist ein Anime, oder? Ja, das ist ein Anime, das sind einfach, bei MTV konnte man auch immer so Ausschnitte davon sehen. Das ist praktisch, Das ist praktisch eine Art Musical und zwar erzählen sie eine Geschichte mit diesem Film, Interstellar 5555 und praktisch das ganze Album wird da verwurstet oder mehr oder weniger, ist also ganz gut gemacht, finde ich, in so einem Anime-Musical, weil die Darsteller reden nicht, man hört nur die Musik und die Musik erzählt die Story, aber man sieht auch die Bilder, also die Kombination Bilder, Musik ohne Dialog, ohne allem wird die Story erzählt, genau, ich weiß gar nicht, wie alt der Film auch schon älter. Bisschen älter, ja. Und dann gab es ja 2006 noch einen Film, Elektrorama. Der war aber auch ganz cool. Aber da hat Daft Punk selber nicht die Musik für gemacht. Aber wer diesen Film nicht gesehen hat, ein bisschen strange. Ist so ein bisschen alternativ, weil eigentlich wollte Daft Punk damals ein Musikvideo drehen. Und da haben sie sich kurz daran umgeschieden, nee, machen wir kein Musikvideo draus, machen wir den ganzen Film draus und dann lassen wir auch unsere Musik weg. Da haben zwei Kollegen von denen, oder drei, auch so leicht elektronisch angehauchte Musik für gemacht. Und im Endeffekt geht es da in diesem Film um zwei Roboter, die die Menschlichkeit suchen. Und man wird dann am Ende sehen, ob sie scheitern oder ob sie sie finden. Hört sich nach einem Film für mich an. Ja. Auf jeden Fall ist es ein sehr cooler Film, aber ganz anders gemacht. Also ich würde mal Also man muss sich darauf einlassen, weil das ist rein schnitttechnisch total, also man denkt, okay, das ist einfach nur Rohmaterial, was man da sieht. Ohne Schnitt, einfach, wenn ein Band durchgedreht ist oder irgendwo ein Kratzer hatte, einfach rausgeschnitten, nächstes ran. So, ne? Aber man sieht dann wieder und. Das halt macht doch die Liebe aus für so einen Film. Also es ist halt einfach, es ist halt sehr, sehr, sehr, sehr, kann man, ein atmosphärischer Film. Also man muss sich drauf einlassen. Wer die nur erst 9 Minuten übersteht, der schafft dann auch den Rest. Aber die ersten 9 Minuten denkt man sich, okay, Gestein, Gebirge, man sieht überall Sand und Wüste und nichts weiter, so, vielleicht ein Auto, genau. Auf jeden Fall, Tron Legacy, ich freue mich da sehr drauf. Also, ich freue mich drauf. Du freust dich auf alles, Alter. Ja, nein, du freust dich auch gleich auf den nächsten Themen. Ja. Pass auf, ich finde ja immer, in jedem Jahr suche ich einen Film, mindestens einen Film, auf den ich mich wirklich freue. Letztes Jahr war es District 9. Da habe ich mich richtig drauf gefreut. Normalerweise hätte man jetzt bei mir gedacht, so, ja, ich muss mich jetzt auf Star Trek eher freuen, aber District 9 sah sehr vielversprechend aus. Tron Legacy wird so mein, glaube ich, mein Blockbuster des Jahres. Und dann habe ich aber auch mal noch so einen kleinen. Nicht Jackass 3D. Der kommt auch noch, oder? Ja, der kommt auch irgendwann dieses Jahr. Naja. Und dann habe ich aber auch noch immer. Nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich immer neben diesem großen Film, den ich immer toll finde, auch noch so einen kleinen Film zum Streicheln, zum Liebhaben und so. Hat doch jeder. Ich glaube, das ist kein Film zum Liebhaben, ja. Oder? Wenn du den streichelst. Also das ist aber auch so ein, er hört sich, also er ist irgendwie noch nicht so. Erzähl. Auf jeden Fall geht es um Splice. Splice ist der Gewinner des Sundance Sundance Festival Film. Yeah. Festival? Ja. Yeah. Ich glaube, wir machen ihn. The Sundance. No. Alles klar, wir machen das so. Du hast noch einen einzigen Versuch und wenn du das jetzt nicht schaffst, darfst du nichts über diesen Film reden. Ja. Also, es geht um Splice und Splice ist der Gewinner des Sundance Festival und es geht einfach darum, auf jeden Fall kommt dieser Film erstmal am 27. Mai 2010, das heißt, es ist eigentlich auch schon ziemlich nah dran und man weiß eigentlich noch, er ist noch gar nicht so bekannt, finde ich irgendwie. Also wie bei District 9 auch noch nichts wirklich. Wisst ihr was über Splice? Nein, ihr wisst nichts über Splice. Nee, deswegen bin ich ja gerade hier und höre mir praktisch jetzt live Filmflimmern an. Genau. Genau, es geht auf jeden Fall, in diesem Film geht es darum, dass ein Wissenschaftler-Ehepaar, Elsa und Clive heißen die, damit anfangen, DNA zu kreuzen, sie fangen an, Tiere miteinander zu kreuzen und halt so Chimären daraus rauszukriegen, also neue Spezies aus schon vorhandenen Spezies extrahieren, rauszuschrauben. Und dann fängt man natürlich an, der Horror eines jeden, der unserer Gesellschaft jetzt sozusagen auch schon, sie fangen damit an, auch menschliche DNA mit tierischer DNA zu kreuzen. Jetzt wisst ihr ja auch, wie so ein paar Menschen, die hier in diesem Studio sind, entstanden sind. Und auf jeden Fall nennen sie dann diesen neuen Organismus Dren. Und das sieht natürlich alles ein bisschen befremdlich aus, dieses ganze Kind. Also es wird auch anscheinend eher so, also man weiß noch nicht, ich weiß selbst noch nicht genau, ob dieses Kind jetzt eher wirklich menschlich ist oder ob es wirklich. Also Dren heißen sie. Es ist Dren und. Ist es ein Kind oder? Natürlich ist es ein Kind, wenn du geboren wirst, bist du klein. Ja. Und das finde ich sehr spannend an dieser Stelle, muss ich ehrlich sagen. Und da würde ich vielleicht mich noch überraschen lassen. Also da möchte ich selber jetzt auch noch nichts drüber wissen. Wenn du das vielleicht so ein bisschen. Okay, auf jeden Fall dieses kleine Wesen. Ja, gut. Ist auf jeden Fall niedlich im Trailer. Und es ist noch nicht mal ein richtiger Trailer, den man sehen kann. Das sind so kleine Ausschnitte. Der wächst und gedeiht und das ergibt so ein paar Dinge in sich, die sich in diesem Film da fabrizieren werden. Der Film, muss man dazu sagen, wird in der Sundance-Version so nicht zu sehen sein, sondern nochmal ein bisschen durchgeschnitten, nochmal ein bisschen durchgestylt, weil der Regisseur, kann mir noch sagen, das ist der Vincenzo Natali, gemerkt hat, dass er den Film noch ein bisschen besser machen kann, wenn er das Ganze nochmal ein bisschen neu schneidet und sowas. Und freut sich auf jeden Fall sehr darauf, diesen Film mal rauszubringen. Und ich freue mich eigentlich auch ziemlich sehr auf diesen Film, weil er erstens dieses heikle Thema anfasst und ich sehr auf diese Kreaturen gespannt sind. Da werden auch in den Trailern werden auch ein paar Kreaturen gezeigt, auch von den Tieren, die sie vorgekreuzt haben. Und ich weiß nicht, was ich erwarte. Erwarte ich jetzt so eine Moralschleuder oder erwarte ich jetzt eher so einen Blockbuster-Film? Spore. Nee, im Ernst. Also entweder wird es entweder wird sind wir hier bei Spielumsetzung. Spore. Also ja. der neue Film vom Spore. Yes, Splice. Ja, nee, aber im Ernst, ist es entweder wird es so ein Film, wo man denkt so, oh Gott, der ist jetzt richtig actiongeladen und hat eigentlich nur Story, aber es kann nicht sein, dass er keine Story hat, weil es ist Sundance, das Sundance Festival, und da hat er ja schon gewonnen. Und also ich bin wirklich gespannt darauf. Die Bilder davon sehen gut aus. Der Trailer, in Anführungszeichen, der Trailer sieht auch gut aus. Und ich freue mich auf diesen Film. Wie gesagt, habe ich glaube ich schon gesagt, am 27. Mai 2010 in Deutschland. Wir sind gespannt. Ja. Dann kommen wir in die Rubrik Ab ins Kino. Ab ins Kino. Was soll man dazu sagen? Du hast es ja schon ausgewählt. Ja, also ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich habe ja auch schon viel darüber gesagt. Ich habe es auch schon eigentlich gesagt, eigentlich ist diese Rubrik überflüssig diesmal. Aber ab ins Kino, ich empfehle The Ghostwriter. Ja. Und ich habe mir aber eben noch mal Gedanken gemacht, welchen Film ich noch gesehen habe und welchen Film ich auch noch empfehlen möchte. Und diesmal ist es aber auch ein ruhiger Film, aber auch ein ganz toll gemachter, finde ich. Und auch was fürs Auge. Und es wird im Film auch fast gar nicht gesprochen, nur an ganz wenigen Stellen. Und zwar ist es Unsere Ozeane. Und den sollte man sich auch angucken. Ich finde, das ist so ein Film, da ist, man guckt ihn sich an, es wird nicht so viel drüber erzählt, auch praktisch, wenn man da um welche Tiere sieht, die man so noch nie gesehen hat, wird auch wenig gesagt, was die können und was die nicht können, sondern man sieht einfach, was die können und nicht können, kann sich dann selbst seine Meinung darüber bilden. Ab und zu sagt der Sprecher auch ein bisschen was. Und jetzt, ich wollte eigentlich auf irgendwas hinaus, was ich nicht weiß mehr, worauf ist ich drauf so hinaus soll. El Gore, also Moralpredigt, also nicht, dass ich das jetzt negativ meinen würde, sondern es gab ja bei YouTube diesen Film Home? Nicht nur bei YouTube. Nee, ist ganz leichte Kost ist das eigentlich. Also ganz leichte Kost, wirklich entspannt angucken. Man guckt sich das an und sieht dann, wie toll das ist, diese Ozean. Ja, und deshalb will man sich dafür einsetzen. Also, ja, so ungefähr, genau. Ja, es gibt aber auch andere Filme. Nee, es ist nicht so, dass jemand so drückt, dann, du jetzt, ja, genau. Oh, das muss aussterben. Nein, so ist das nicht. Es ist nicht so dickes, so dick auf die Moralpredigt gemacht. Auf jeden Fall, ach ja, und es lohnt sich ihn aber wirklich, um sich ein Kino anzugucken, weil es sind wirklich sehr atemberaubende Bilder, würde ich mal sagen. Und auch wenn es vielleicht nicht so der Film ist, wo man jetzt so unterhalten wird, aber spätestens auf DVD und dann auf dem Blu-ray. Also wenn, ja, es wird man so auf Fernsehen und so, da kommt nicht diese, also das sind so tolle Bilder. Ja. Ich meine, die haben, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Manche Kamerafahrten sind so nah an der Oberfläche von diesem Wasser, so streifen so über das Wasser und tauchen dann so ein. Das kann kein Flugzeug vorher gewesen sein, weil das kann ja nicht unter Wasser sein, aber ich weiß auch nicht, Kamerakran vom Schiff würde ja wackeln oder, keine Ahnung, ist einfach toll, das ist toll. Ein Torpedo. Also das Bild ist, ja, keine Ahnung, ist toll gemacht. Und deswegen würde ich, empfehle ich The Ghostwriter und Unsere Ozeane. Wir haben es heute mit der Sprache. Ich kann nochmal aus letzter Folge wiederholen, The Book of Eli. Willst auf du jeden rein? Fall wert. Da war es ja schon drin. Ja, da war ich ja schon drin. Empfehle ich. Und ach, du empfiehlst es. Ich würde es ja nicht empfehlen. Also ich fand es nicht so gut. Aber fandest du es nicht so gut? Nee. Also ich fand es gut. Ja. Und, aber deswegen ist es nochmal interessant. Sollte man sich ihn angucken. Da weiß man nämlich nicht. Da ist nämlich A oder B. Wer findet es gut? Ja, wirklich. Nicht. Aber ich habe mit vielen Leuten geredet. Entweder mag man den Film. Ja, also wie so oft. Man mag einen Film oder mag ihn nicht. Ja, aber das ist so ein bisschen krasser. Ja, genau. Es ist ziemlich hart, diese Unterscheidung. Manche kommen raus und ziehen so eine Miene und andere sagen so, ja, das war ein cooler Film. Der hat mich... Ja. So, und für diejenigen, die nicht ins Kino gehen wollen, aber nochmal rein wollen. Ja. Und wir müssen mal eben kurz Pizza unterbrechen, kommt, weil die Pizza ist die da. Die Pizza ist da, ja! Frau Pizza ist bezahlt, sie liegt jetzt vor uns. Das bedeutet, wir machen die Sendung jetzt noch das ein bisschen ein kürzer. Duft, Leute, das ist ein Duft. Das wir opfern uns auf für euch. Genau, ja, wäre das ein bisschen verwirrend, weil jetzt dieser harte Schnitt war, weil eben hat es geklingelt, jetzt haben wir Pizza bezahlt und jetzt haben wir auch Stopp gemacht und jetzt liegt die Pizza hier und jetzt geht es sofort weiter. Also gut duftende Pizza. Also was wir jetzt eben in 5 Minuten geregelt haben mit dem Bezahlen, war für euch nur ein Hundertstel von einer Sekunde. Und deswegen machen wir jetzt mal eben die Empfehlung der Woche, beziehungsweise das, was ihr euch als DVD zu Hause mal angucken könnt. Müsst angucken. Ein Muss, ein Have to. Gut. Den Film habe ich persönlich im Fernsehen gesehen. Lief da. Ja, wieso kann man sich mal auf ich habe ihn sogar im Kino gesehen. Echt? Unglaublich. Oh mein Gott. Gesehen. Ja. Ich habe nichts von dem Film mitbekommen im Kino. Auf jeden Fall, über welchen Film reden wir? Reden über Okay, ich glaube, wir machen ein bisschen spannend. Wir sagen erstmal, wer mitspielt und dann später wissen wir, wer es ist. Er spielt mit Kevin Spacey. Den weiß ich auch gar nicht. Na gut, egal. Sag, welcher Film ist es. Also wir reden über K-Pax. Das war schon der Name des Films. Ja. K-Pax ist es einfach. Worum geht's denn da, Robin? Ja, Ja, in diesem Film geht es um einen Mann und dieser Mann, von dem glaubt man, er ist entweder ein Außerirdischer und kommt vom Planeten Capex, aber er ist in einer, ich glaube, Psychiatrie oder Irrenanstalt. Ja. Nämlich, das Problem der ganzen Sache ist, er ist einfach auf einmal da und er redet komischen Kram. Und wenn du komischen Kram redest, kommst du in eine Psychiatrie. Genau, und in diesem Film geht es dann hauptsächlich, stellt man sich der Frage oder wird versucht zu klären, ist er nun ein Außerirdischer oder ist er ein psychisch Kranker? Und dieser Film erzählt die Story, wie man versucht, das herauszufinden und ob man ihm später glauben kann oder nicht. Wo man natürlich der Rest in der Psychiatrie natürlich sagt, er ist kein Außerirdischer. Und es gibt aber viele Sachen da, die sprechen dafür. Die sprechen dafür und es gibt aber Sachen, die sprechen dagegen und dafür und dagegen. Am Ende ist dann die große Frage und wie es ausgehen wird, verraten wir natürlich noch nicht. Das es ist aber alles. Guckt man sich natürlich auch ein bisschen selbst an. Es ist alles ein Für und Wider. Mhm. Und man weiß nicht genau. Aber es ist trotzdem sehr sehenswert anzugucken. Ich finde schauspielerisch alles sehr wunderbar. Es gibt eine Stelle, das kann man ja sagen, in dieser einen Stelle ist Kevin Spacey eine Banane. Und die ist noch nicht geschält. Und in den ersten Aufnahmen haben sie das aus einer Marzipan-Banane gemacht, aber die war dann leider ja schon weg, also die Aufnahme war noch nicht im Kasten. Und danach hat er wirklich diese Bananen mit Schale, ungeschält, Bananen mit Schale, und so echt gegessen. Und am besten sind diese Soundeffekte dabei. Wenn ich jetzt immer eine Banane esse, diese Banane knirscht ja noch in seinen Zähnen, so, ja. Weißt du, die Schale drumherum. Und jetzt immer, wenn ich eine Banane esse, denke ich so, wie würde diese Banane eigentlich schmecken, wenn ich sie ohne mit Schale esse? Ich weiß irgendwie, dass in der Schale irgendwelche Inhaltsstoffe sind, die an so einem Bleicht so ein bisschen so wie Morphium oder so in die Richtung. Ich weiß auch nicht. Also, der war ein bisschen angeheitert oder ein bisschen das Gegenteil halt davon. Naja, ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, wenn wir jetzt die Folge Filmflimmer beenden. Ja, dann, wir haben einfach alles gesagt, was wir sagen wollten und die Pizza liegt hier und sie duftet. Wir haben es sogar richtig lange geschafft heute, zeitmäßig. Ja. Aber ich denke, dass bei ein paar Sachen uns, glaube ich, Nico den Hals umdrehen wird. Ja, egal. Aber wir sind ja halt nur so ein bisschen der subjektive Filmtalk. Genau, wir sind subjektiv. Locker und flockig heute wieder mit Pizza vor uns liegend. Wir wollen jetzt essen. Also, okay, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.